Dokumentation. Auf der Suche nach einem wahren Wort. Diese Welt ist eine Schöpfung. Während alles und nichts seit jeher gleich ist, hat im Zwischenbereich erheblich viel stattgefunden, was man gerne als Wandlung bezeichnet. Da behaupte ich, dass Wandlung und Schöpfung das identische Prinzip der Entstehung unseres Kosmos als Mensch verkörpern. Ihn können wir anschauen. Ihn nehmen wir wahr. Von dieser Warte aus legen wir etwas fest. Wir bestimmen, was wir sehen können. Diesen Dingen geben wir Bezeichnungen. Das sollen ihre Namen sein. Wir finden das gut. Da nehmen wir auch einen Zustand ein, der dem entsprochen hat, wie wir das gesehen und gefunden haben. Dank dieser Reflexion hat unser Wesen seinen ersten Zacken erhalten und wir merken, dass auch das etwas Gutes ist. Nun gehen wir weiter. Wir haben feststellen können, wie wir im vorherigen Zustand vorgegangen sind. Wir haben auch erkannt, dass das Vorgehen von uns zu einem gewissen Erfolg geführt hat. Darum wiederholen wir diese Vorgehensweise. Daran erkennen wir die Endlichkeit unseres Wirkens. Wir stellen fest, dass alles, was wir tun, auch von uns abgeschlossen werden kann. Die Vollständigkeit der eigenen Handlung betrachten wir und erkennen an ihr die Vollendung des eigentlichen Werks. Damit haben wir einen weiteren Zustand erreicht. Wir sind froh. Nun schauen wir auf unsere Umwelt und sehen die Menschen in unserem Umfeld. Sie vollziehen die gleichen Kreise wie wir. Auch sie suchen nach dem Glück. Darüber denken wir nach. Mit unseren eigenen Eindrücken gehen wir um. Wir halten sie verborgen, solange wir nichts zu diesen Eindrücken gesagt haben. Das geschieht auf einfache Weise. Es hat uns nicht angestrengt. Da wächst unsere Kraft an. Mit der Zeit sammeln wir mehr und mehr dieser Eindrücke. Unser Fokus wandert umher, aber wir stellen ihn auch immer wieder aufs Neue fest und richten uns somit auf eine einzige Sache aus. Damit verleihen wir uns die Ausrichtung, die wir für uns brauchen. Sie öffnet uns Türen, sie macht uns beständig.